Erster wehe den stolzen Trinkern von Ephraim. Ihre schöne Blume wird welk. Sie sind betrunken im Tal. Zweiter Gott hat einen starken Mann bereit. Er wird sie zu Boden werfen. Es ist wie ein starker Sturm und viel Wasser. Dritter, die stolzen Trinker von Ephraim werden zertreten. Vierter, ihre schöne Blume wird welk. Sie ist wie eine frühe Feige. Man isst sie schnell, wenn man sie sieht. Fünfter, an diesem Tag ist Gott eine schöne Krone. Er ist ein schöner Kranz für sein Volk. Sechster, Gott gibt den Richtern einen guten Sinn. Er gibt den Kämpfern Kraft. Sie wehren Angriffe am Tor ab. Siebter, aber auch diese Leute sind betrunken. Priester und Propheten trinken Wein. Sie sind verwirrt. Sie können nicht gut sehen oder urteilen. Achter, alle Tische sind voll von Erbrochenem. Es ist überall schmutzig. Neunter, wen will Gott lehren? Wen will er unterrichten? Sind es kleine Kinder, die keine Milch mehr trinken? Zehnter, es ist wie Regel auf Regel, Linie auf Linie. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Elfter, ja, Gott wird zu diesem Volk sprechen. Er spricht mit fremden Worten. Er spricht mit stotternden Lauten. Zwölfter, Gott sagte zu ihnen, das ist Ruhe. Gebt den Müden Ruhe. Das ist Erholung. Aber sie wollten nicht hören. Dreizehnter, so wird Gottes Wort für sie sein. Vierzehnter, hört Gottes Wort, ihr Spötter. Ihr macht Spottlieder in Jerusalem. Fünfzehnter, ihr habt gesagt, wir haben einen Bund mit dem Tod. Wir haben einen Vertrag mit der Unterwelt. Eine große Flut wird uns nicht treffen. Wir haben Lügen als Schutz. Sechzehnter, Gott, der Herr sagt, ich habe einen Stein in Zion gelegt. Es ist ein wichtiger Eckstein. Er ist sehr fest. Wer glaubt, wird sicher sein. Siebzehnter, ich mache Recht zur Messschnur. Ich mache Gerechtigkeit zum Lot. Hagel wird eure Lügen zerstören. Wasser wird eure falsche Burg wegspülen. Achtzehnter, euer Vertrag mit dem Tod ist vorbei. Euer Bund mit der Unterwelt ist nicht gültig. Wenn die große Flut kommt, wird sie euch zerstören. Neunzehnter, die Flut wird euch immer wieder treffen. Sie kommt jeden Morgen. Sie kommt Tag und Nacht. Es wird schrecklich sein, das zu verstehen. Zwanzigster, das Bett ist zu kurz zum Ausstrecken. Die Decke ist zu klein zum Zudecken. Einundzwanzigster, Gott wird handeln wie am Berg Perazim. Er wird wütend sein wie im Tal bei Gibeon. Er wird sein Werk tun. Sein Werk ist besonders. 22. Macht keine Witze. Sonst werden eure Fesseln fester. Gott, der Herr, hat ein Ende für die ganze Erde beschlossen. Ich habe es gehört. 23. Hört gut zu, was ich sage. Passt auf meine Worte auf. 24. Pflügt ein Bauer immer nur sein Feld? Bereitet er immer nur den Boden vor? 25. Nein. Wenn der Boden eben ist, sät er Samen. Er sät Dill und Kümmel. Er pflanzt Weizen, Gerste und Dinkel. 26. Sein Gott hat ihn gelehrt. Gott zeigte ihm, wie es richtig ist. 27. Man drischt Dill nicht mit einem Schlitten. Man fährt nicht mit einem Wagen über Kümmel. Man klopft Dill mit einem Stab. Man klopft Kümmel mit einem Stock. 28. Zerstört man das Brotgetreide? Nein. Man drischt es nicht immer. Man fährt nicht immer mit dem Wagen darüber. Man zerstört es nicht. 29. Auch das kommt von Gott, dem Herrn. Er hat einen wunderbaren Plan. Er hat großen Verstand.